Das Jahr 2006. Der Sommer 2006. Das ist die Fußballweltmeisterschaft in Deutschland. 4 Wochen Sonne, 4 Wochen gute Laune, 4 Wochen Party, 4 Wochen Fußball. Zwar nicht immer vom Allerfeinsten, aber doch oft packend und mitreißend. Die Welt zu Gast bei Freunden, lautet das Motto der WM. Und den Gastgebern fällt es offensichtlich leicht, der Vorgabe gerecht zu werden. Nicht nur die Fans aus anderen Ländern zeigen sich positiv überrascht von den weltoffenen Deutschen mit ihrem sympathisch-fröhlichen Patriotismus. Besonders Fußballzwerge wie Ghana, Togo oder Trinidad und Tobago freuen sich über die herzliche Aufnahme in den Quartiergemeinden. Die deutsche Elf, trainiert von Jürgen Klinsmann, landet am Ende auf Platz 3. Der gefühlte Erfolg liegt jedoch viel höher. Das Team begeistert die Fans mit engagiertem Spiel und wird zum Weltmeister der Herzen. Den sportlichen Titel holt sich Italien im Endspiel gegen Frankreich im Elfmeterschießen. Uns bleibt nichts zu tun, außer Danke zu sagen. Denn ihr habt Großes geleistet in diesen Tagen. Was sonst noch geschieht? Erfreulich stellt sich die Entwicklung auf dem deutschen Arbeitsmarkt dar. Im Jahresdurchschnitt haben fast 400.000 Frauen und Männer weniger als im Vorjahr keinen Job. Allerdings ist die Erwerbslosenzahl mit knapp 4,5 Millionen noch immer erschreckend hoch. Der schwelende Streit zwischen dem Westen und der islamischen Welt führt 2006 mehrfach zu Gewaltausbrüchen. In der dänischen Presse veröffentlichte Karikaturen des Propheten Mohammed lösen heftige Proteste und Gewaltakte aus. Mehr als eine Randnotiz. Bio-Lebensmittel gelten als schick und die ökologisch wirtschaftenden Bauern kommen mit der Produktion kaum nach. Das Special 60 Jahre Bundesrepublik Deutschland finden Sie auch im Internet unter wissen.de/brd.